Station 3. 1. Sprachschatten. 1. A. Hören Sie genau zu. Ich habe gestern Musik gehört. Oh, Musik gehört. Am Montag bin ich in die Altstadt gefahren. Aha, in die Altstadt gefahren. Letzte Woche bin ich nach Amsterdam geflogen. Ach, nach Amsterdam geflogen.